People, we are back once again. Leute, wir sind wieder zurück. No matter how hard you try, you can't get rid of us. Egal wie sehr ihr erst versucht, ihr werdet uns nicht loswerden. Let's talk about a great subject. Lasst uns über ein großartiges Thema sprechen. Created in the image of God. Erschaffen im Ebenbild Gottes. Is that true? Stimmt das so? No. Nein. Not that way. Nicht auf diese Art und Weise. Here's why. Hier ist weshalb. At least I don't believe it's true. Also ich denke auf jeden Fall nicht, dass das so wahr ist. You know, people say this. Und wisst ihr, Leute sagen Folgendes. Hey, you've been created in the image of God. Just connect yourself with your creator. Hey, du bist im Ebenbild Gottes erschaffen. Du musst dich einfach mit deinem Schöpfer verbinden. But I don't believe that. Aber ich glaube das nicht so. I believe this is a self-focused, egocentric doctrine. Ich glaube, das ist eine egozentrische, eigennützige Doktrine. I am created in God's image. Ich bin erschaffen in Gottes Ebenbild. And then, first of all, what does it mean? Und dann erstens, was bedeutet das überhaupt? Secondly, how do we apply it? Und zweitens, wie wenden wir es an? So look what the Bible says. Schaut, was die Bibel sagt. In Genesis chapter 1, God clearly says. Im 1. Mose 1 sagt Gott ganz klar. It says, and God said, let us create man in our own image, we shall create them. Und Gott sprach, lasst uns Menschen machen nach unserem Bild. So, here's what the Bible says. Also hier ist, was die Bibel sagt. First of all, it never talks about singularity, it talks about plurality. Erstens spricht es nie über die Einzahl, sondern über Mehrzahl. God never said, I will create a man in my image. Gott hat nie gesagt, ich werde einen Menschen erschaffen in meinem Ebenbild. That's how we've interpreted. Aber das ist so, wie wir es interpretiert haben. We have said, hey, you singular are created in God's image, no. Singular. Wir haben gesagt, hey, du Einzahl bist erschaffen in Gottes Ebenbild, auch Einzahl. I don't see that in the Bible. Aber das sehe ich nicht in der Bibel. Here's what I see. Hier ist, was ich sehe. That the plurality of the Godhead created the plurality of humanity into the image of the plurality of the Godhead. Dass die Mehrzahl der Gottheit, die Mehrzahl der Menschen in die Mehrzahl der Gottheit erschaffen hat. Now, that suddenly becomes different. Und auf einmal wird alles anders. Why? Weshalb? Look what the Bible says. Schau, was die Bibel sagt. Let us create man in our own image. Lasst uns Menschen machen nach unserem Bild. What does it say then? Und was sagt es dann? Male and female, he created them. Als Mann und Frau schuf er sie. So am I Reinhard created in God's image? I don't believe so. Also bin ich Reinhard in Gottes Ebenbild erschaffen? Ich glaube das nicht. Is Debbie created in God's image? I don't believe so. Ist Debbie erschaffen in Gottes Ebenbild? Ich glaube das nicht. So, we both have been created in the image of the plurality. Wir beide sind erschaffen im Ebenbild Gottes, in der Mehrzahl. Why is this so important? Wieso ist das so wichtig? Because through this idea that I individually have been created in the image of an individual God. Weil durch diese Idee, dass ich individuell erschaffen worden bin, in Gottes Ebenbild, auch Einzahl. We do exactly what the Bible says will happen in the last day. Dann tun wir genau das, was Jesus sagte, das in den letzten Tagen passieren wird. We tap into the trap of the last day. Wir gehen oder wir fallen in die Falle der letzten Tage. What's the trap of the last day? Was ist die Falle der letzten Tage? Here's what Paul says in 2 Timothy 3. Hier ist, was Paulus sagt in 2. Timotheus 3:1. He said, in the last days, terrible times will come. Er sagt, in den letzten Tagen werden schlimme Zeiten eintreten. Then he lists a whole lot of things that are awful, how the world's getting really bad. Und dann zählt er ganz viele Dinge auf, wie die Welt schlimm werden wird und immer schlimmer werden wird. First thing he says, man will be selfish. Und das Erste, was er sagt, ist, dass die Menschen sich selbst lieben werden. Lovers of themselves. Und dass sie nur an sich denken. So, this theology that I, singular, have been created in the image of a singular God is very selfish. Und diese Theologie, dass ich in Einzahl, im Ebenbild Gottes erschaffen worden bin, auch ein Mehrzahl ist sehr egoistisch. It's all about me. Weil da geht es nur um mich. Me and my blessing. Me and my. Me, me, me, me, me. Ich und mein Segen. Ich und mich und ich. But in reality there is no selfishness in the Godhead. Aber in Realität gibt es da keinen Egoismus in der Gottheit. In the Godhead there is mutual surrender. In der Gottheit da gibt es ein einander hingeben. Und Jesus hat sich diesem Wunsch vom Vater hingegeben, die Welt zu erlösen. The Holy Spirit never wants anything for himself. Jesus said he will always point to me. Der Heilige Geist will nie etwas für sich selber, weil Jesus sagt, der Heilige Geist wird immer auf mich hinweisen. So isn't that strange that in the Godhead there is no self-centeredness? So ist das nicht merkwürdig, dass es da in der Gottheit kein egozentrisches Denken gibt, sondern ein gegenseitiges Hingeben? And yet we have made the being created in God's image a selfish thing. How does that even make sense? Und doch haben wir aus dieser Idee, im Ebenbild Gottes erschaffen zu sein, etwas Egoistisches gemacht. Wie macht das überhaupt Sinn? We want to use being created in God's image for our own selfish motives. How does that make sense? Wir gebrauchen diese Idee, im Ebenbild Gottes erschaffen zu sein, für unsere eigenen egoistischen Ideen. Wie kommt das überhaupt? Macht das Sinn? Now I believe being created in God's image has many, many, many applications. Also ich denke, dass im Ebenbild Gottes erschaffen zu sein viele, viele Anwendungen hat. For instance, zum Beispiel, God is love. Gott ist Liebe. Therefore, I've been created in the image of love. Und deshalb bin ich im Ebenbild der Liebe erschaffen. Therefore, if I don't walk in love, I live against the way I've been created. Und deshalb, wenn ich nicht in Liebe wandle, dann wandle ich gegen was ich erschaffen wurde. So it makes no sense not to live in love. Und deshalb macht es keinen Sinn, nicht in Liebe zu wandeln. There are so many aspects to being created in God's image. Da gibt es so viele Facetten, im Ebenbild Gottes erschaffen zu sein. But I believe that the most important that usually people miss is exactly this one, that I died and the we was born. Aber ich denke, das Wichtigste, was die Leute einfach ignorieren, ist, dass das Ich gestorben bin und wir leben miteinander. Because God, plural, never created man singular in his image. Weil Gott in der Mehrzahl hat die Menschen nie in der Einzahl erschaffen. But Father, Son, and the Holy Spirit all together in perfect harmony and unity. Sondern Vater, Gott und Heiliger Geist zusammen in Einheit und Harmonie. Did what? Haben was gemacht? They choose to create human beings, plural, with the same heart. Sie haben sich entschieden, die Menschen im Mehrzahl mit diesem gleichen Herz zu erschaffen. That it's not about me anymore, it's all about us. Und dann ist es nicht einfach über mich, sondern über uns. You know, once you study the Bible, you will find this throughout the scriptures. Und wenn du mal die Bibel studierst, dann wirst du das in der ganzen Schrift wiederfinden. Think about even the laws that God gave. Denk auch über die Gesetze, die Gott gegeben hat. There are 613 laws. Da gibt es 613 Gesetze. 10 of them are the Ten Commandments. Und 10 davon sind die 10 Gebote. 603 are laws that God has given to the people. Aber 603 Gesetze sind Gesetze, die Gott den Menschen gegeben hat. If you really look at these laws, und wenn ihr diese Gesetze gut anschaut, studiert, dann ist das, was interessant ist, Folgendes. That a huge part of the law is all about us. Dass ein Großteil dieser Gesetze ist über uns. How I have to treat my neighbor. Wie ich mit meinem Nachbarn umgehen muss. How I have to care about him. Wie ich mich um ihn sorgen muss. How I can't take advantage of him. Wie ich ihn nicht ausnutzen soll. So even the law is all about us, not about me. Also sogar das Gesetz, da geht es immer um uns, nicht um mich. Because this is the heart of God. Weil das ist das Herz Gottes. And once we understand it, we will get out of this wrong, selfish theology that I am created in God's image, therefore I am the king of the universe. Und wenn wir das mal verstanden haben, dann werden wir aus dieser Idee rauskommen, dass ich im Ebenbild Gottes erschaffen bin. Und deshalb bin ich der König des Universums. So what happens? Und was passiert dann? Do you know, the early church was known for living for one another. Wisst ihr, die erste Gemeinde war bekannt, um füreinander zu leben. Early church was known for loving one another. Die erste Gemeinde war bekannt, wie sie sich einander liebten. Early church was known for sharing their finances, their material goods with one another. Und die erste Gemeinde war bekannt dafür, dass sie ihre Finanzen, materiellen Dinge miteinander teilten. See, the image of God is all one another. Also seht ihr, das Ebenbild Gottes, da geht es darum, füreinander, miteinander. Father, Son and the Holy Spirit have always lived in this perfect harmony for all eternity. Vater, Sohn und Heiliger Geist haben schon seit Ewigkeiten in dieser Harmonie und Einheit gelebt. And we have taken the very origin, the very beginning of the creation of humanity. Und wir haben diesen ganzen Anfang der Erschaffung der Menschheit genommen. And we made it something selfish, self-focused, with a selfish end. Und haben daraus etwas gemacht, was einfach egoistisch, egozentrisch für ein egoistisches Ziel gemacht. Kind of, not bothered me, but kind of, how to express it, kind of always put a fear of God in my heart. Und wisst ihr, da gibt es eine Schriftstelle, die mir nicht gestört hat, aber wie die Furcht des Herrn in mich reingelegt hat. Paul says it in 1 Peter 3. I believe it's verse 7. But also Paulus sagt es im 1. Peter 3. Ich glaube, es ist Vers 7. Nein, Petrus, habe ich gesagt, Paulus? You said Paul. Nein, habe ich Paulus gesagt? Ja, du hast gesagt. I said Paul too. Also ich denke, ich habe auch Paulus gesagt. It's 1 Peter 3. It's weil du übersetzt so perfekt. Aber es ist 1. Petrus 3. I believe it's verse 7. Ich denke im Vers 7. Here's what he tells us. Hier ist, was er uns sagt. He says, you husbands, you live your wife in honor as with the weaker vessels. Ihr Männer sollt gleichermaßen einsichtig mit euren Frauen aus dem schwächeren Gefäß zusammenleben. Hey, du solltest diesen Vers wissen, Daniel, sollte ich? Ja, wenn du einen Vers wissen solltest, dann ist er dieser. Also, da sagt er im 1. Petrus 3, 7. Ihr Männer sollt gleichermaßen einsichtig mit eurer Frau aus dem schwächeren Gefäß zusammenleben. And here's why. Und hier ist weshalb. So that your prayers will not be hindered. Damit euer Gebet nicht verhindert werden. This is a very scary scripture. Das ist eine Schrift, die sehr aufweckt. Wieso? Because neither you nor your wife have been created in the image of the singular God. Weil weder du noch deine Frau wurden im Ebenbild Gottes geschaffen in der Einzahl. You together are created in His image. Aber ihr beide seid erschaffen worden im Ebenbild Gottes. So we've got to be careful how we live with one another. Und deshalb müssen wir aufpassen, wie wir miteinander leben. That selfish gospel. Töte dieses egozentrische Evangelium. Kill that selfish theology that you are the center of the universe. Und töte diese egozentrische Theologie, dass du das Zentrum des Universums bist. It's about God and us. Denn es geht um Gott und um uns. We have been created in His image, Father, Son and Holy Spirit. Wir, die in seinem Ebenbild erschaffen wurden, Vater, Sohn und Heiligen Geist. I hope this bothers you. Ich hoffe, dies berührt euch oder beunruhigt euch. In the we and not in the me. So, dass ihr euer Leben im Uns und nicht im Ich leben könnt. Thank you. Danke.